Ein deutsches Märchen. Esmond und Zingi. Es war einmal eine Königsfamilie in einem glücklichen, schönen Königreich. Der König und die Königin hatten einen Sohn, Esmond, und eine Tochter, Zingi, und sie liebten sie sehr. Sowohl dem Prinzen als auch der Prinzessin wurde alles beigebracht, was ein guter Prinz und die Prinzessin wissen sollten. Und sie wuchsen auf, um intelligent, talentiert und geschickt zu sein. Es gibt eine Sache, die beide am meisten geliebt haben: die Natur. Ich habe Vater endlich überzeugt. Wofür? Für die Eichen? Korrektur. Für die Eiche. Keine Eichen. Oh, komm schon. Du weißt, dass ich genau wie du in einem dieser Bäume wohnen will. Du kannst nicht ohne mich gehen. Autsch. Natürlich habe ich Vater um die beiden Bäume gebeten. Und? Er stimmte zu. Ja, ja, endlich. Wir werden in diesen alten Bäumen ein Zuhause finden. Stell dir vor, du lebst in einem Baum, mitten im Wald. Und doch in der Nähe des Palastes, in der Nähe von Mutter und Vater. Esmond, wir haben Glück. So nahmen der Prinz und die Prinzessin die beiden alten, hohlen Eichen im Wald direkt neben dem Palast in Beschlag. Sie bauten dort ihre Häuser, trugen ihre besten Möbel, ihre Lieblingssachen in ihre Baumhäuser. Die beiden waren im Wald so glücklich. Sie wachten auf, wenn die Vögel riefen, aßen im Freien, im Schatten dieser riesigen Bäume, als ob jeder Tag ein schönes Picknick wäre. Eines Tages schickten ihnen ihre Eltern eine Nachricht. Seid gegrüßt, Eure Hoheit Prinz Esmond und Lady Prinzessin Zingi. Was ist los, Jonathan? Der König und die Königin haben euch diese Botschaft geschickt. Danke. Das ist für dich, Schwester. Was ist das? Anscheinend ist Prinz Ring des Königreichs Rebama in dich verliebt und er wünscht, hierher zu kommen, um deine Hand anzuhalten. Was? Gib sie mir! Ich habe gehört, er wäre sehr attraktiv. Und ich habe gehört, dass er eine schöne Schwester hat. Also, was denkst du? Wirst du ihn treffen? Ich weiß nicht. Wann kommt er? Nächsten Freitag. In 5 Tagen. Wollen Mutter und Vater, dass wir in den Palast zurückkehren. Wir haben noch 5 Tage. Wir müssen heute nicht zurückgehen. Wir werden am Mittwoch zurückgehen. 2 Tage sollten genug Zeit für dich sein, dich anzuziehen. Natürlich nicht. Ich ziehe mich nicht extra an. Lass ihn mich genauso sehen, wie ich bin. Nun geschah es, dass sich ein weiteres Paar von Geschwistern im Wald aufhielt. Eine Hexe und ein Zauberer. Eines Morgens, als Esmond und Zingi auf dem See unterwegs waren, sahen die Hexe und ihr Bruder sie. Als sie die Schönheit von Prinzessin Zingi sah, wurde die Hexe von Eifersucht verzehrt. Wie kann es jemand wagen, der so viel hübscher ist als ich, hier in meinem Wald zu leben? Ich habe gehört, dass ihre Schönheit so berühmt ist, dass ein Prinz aus einem fernen Land kommt, um sie zu treffen. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde es nicht zulassen. Was gedenkst du dagegen zu tun? Ich weiß, was ich zu tun habe. Ach, au! Au! Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Was war das denn eben? Ich habe noch nie einen Vogel erlebt, der sich so verhalten hat. Niemals. Vielleicht wurde er vom Prinz Ring geschickt, um ein Souvenir von dir zu bekommen. Was? Redest du jemals vernünftig? Zingi und Esmond hatten keine Ahnung, was nun an Bösem auf sie zukam. Die Hexe nahm Zingis Halskette und verwandelte sich in eine schöne Frau. Ihr Bruder aber überzog die Eichen mit einem bösen Zauber. Schlafen, jetzt schlafen und ruhig und fest schlafen. Schlaft, bis der Mittag so dunkel wie die Nacht wird. Jetzt werden sie für immer schlafen. Dann ging der Zauberer zur königlichen Familie und wartete darauf, Prinz Ring willkommen zu heißen. Verschwinde jetzt, verschwinde und verschwinde aus dem Blickfeld. Komm erst zurück, wenn der Mittag so dunkel ist wie die Nacht. Jetzt sind sie für immer weg. Nach einiger Zeit legte Prinz Ring mit dem Schiff an und sobald er die verwandelte Hexe als Prinzessin Singi sah, war Prinz Ring von ihrer Schönheit fasziniert. My Lady, ihr müsst Prinzessin Singi sein. Ja, eure Hoheit. Und ich warte hier, um mit euch zu eurem Land zu segeln. Aber was ist mit euren Eltern? Mein Vater musste in die Schlacht ziehen. Deshalb wünschen sie sich, dass wir zurück zu eurem Land segeln und sie selbst mit Geschenken für die Hochzeit dorthin kommen. Ich kann bei der Schlacht helfen. Nein, mein Vater wünscht, dass wir zurücksegeln. Sehr gut. Kommt. Wartet auf eurem Schiff, bis ich etwas bringe, das mir wirklich lieb ist, um es mitzunehmen. Sicher. Der Prinz fand diese ganze Angelegenheit ziemlich seltsam, aber er vermutete nie etwas so Böses, dass dies eine Hexe und nicht Prinzessin Singi war. Also tat er, was man ihm sagte. Die Hexe ging in den Wald, entwurzelte die beiden Eichen, in denen Prinz Esmond und Prinzessin Singi schliefen, denn sie wollte keine Hinweise darauf zurücklassen, was geschehen war. Die Hexe nahm die Bäume mit in das Land von Prinz Ring. Die Hexe und Prinz Ring segelten in das Königreich von Prinz Ring, wo sie von den Eltern und seiner Schwester herzlich empfangen wurden. Für die Hexe wurde eine Villa gebaut, damit sie sich wohlfühlen konnte, bis ihre Eltern zur Hochzeit kämen. Die Hexe pflanzte die alten Eichen, in denen Esmond und Singi noch schliefen, im Garten ein. Niemand konnte die Bäume sehen, da sie sehr klein waren. Prinz Ring besuchte die Hexe oft und nahm sie mit seiner Familie mit zu königlichen Banketts. Die Hexe hatte es satt, sich wie eine Prinzessin zu benehmen. Sie hasste es, den ganzen Tag zu lächeln und nett zu den Leuten zu sein. Tag für Tag wurde die Hexe mehr und mehr verärgert, weil sie so nett und gut sein musste. Sie wollte immer mehr essen, als sie konnte. Sie wollte wild tanzen und brüllen wie eine Hexe, anstatt höflich zu sprechen. Oh, die Hexe war wütend. Sie ging zurück in die Villa und trat und schrie zum 100. Mal das gleiche alte Ding. Ich bin es leid, Frau nett und freundlich zu sein. Wo ist das wilde Leben im Wald, wo ich treten und laufen und schreien konnte, so viel ich wollte? Ich hasse es, den ganzen Tag zu lächeln. Ich hasse es, auf nette, höfliche Weise zu sprechen. Und ich verhungere. Wie wenig sie essen, wie wenig sie essen. Ich werde meinen Bruder essen, wenn er jetzt kein Essen für mich bringt, sofort. Plötzlich gab der Boden nach und ihr Bruder erschien mit einem Tisch voller Essen. Ich bin fertig. Noch einen Tag eine Prinzessin sein und ich selbst werde den Prinzen töten. Bist du verrückt? Der König dieses Königreichs ist wirklich mächtig. Er wird uns beide bestrafen. Dann bring die echte Singi zurück und lass uns fliehen. Ich kann nicht. Ich habe sie zum Schlafen verhext, bis der Tag zur Nacht wird, was unmöglich ist. Esmond und Singi werden nie wieder zurückkommen. Du! Was soll ich nur tun? Aber der Bruder der Hexe lag völlig falsch. Der törichte Zauberer wusste nicht, dass der Tag manchmal zur Nacht wird. Es wird als Finsternis bezeichnet, wenn der Mond die Sonne bedeckt, sodass es auf der Erde kein Licht gibt und der Tag zur Nacht wird. Wenn auch nur für kurze Zeit. und das passierte am nächsten Mittag. Was? Wieder ein Brunch? Nein, nein, ich gehe nicht. Oh, wenn der Prinz heute kommt, werde ich ihn töten. Ah. Er ist hier. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Die Hexe hat sich in dich verwandelt. Meine Halskette. Der Vogel. Das muss Prinz Ring sein. Er muss es erfahren. In dieser Nacht, als Prinz Ring zurückkehrte, nachdem er die Hexe abgesetzt hatte, hielt Esmond ihn auf dem Rückweg an. Wer bist du? Warum stehst du mir hier so im Weg? Ich bin Prinz Asmund, der Bruder von Prinzessin Singi. Also, ist der Krieg vorbei? Wo sind eure Eltern? Es gab keinen Krieg und die Frau, die in der Villa wohnt, ist nicht meine Schwester. Sie ist nicht Prinzessin Singi. Sie ist eine Hexe. Wie soll ich glauben, was du sagst? Sie ist nicht Prinzessin Singi. Ich bin es. Komm mit. Esmond und Singi brachten den Prinzen zur Villa, zum Fenster des Hexenzimmers, wo sie wieder trat und schrie. Sie riss Singis Halskette ab und verwandelte sich zurück in die Hexe. Ich bin es leid, Miss, nett und freundlich zu sein. Wo ist das wilde Leben im Wald, wo ich treten und laufen und schreien konnte, so viel ich wollte? Ich hasse es, den ganzen Tag zu lächeln. Ich hasse es, auf nette, höfliche Weise zu sprechen. Und ich verhungere. Wie wenig sie essen. Wie wenig sie essen. Ich werde meinen Bruder essen, wenn er kein Essen mitbringt. Plötzlich gab der Boden nach und ihr Bruder erschien mit einem Tisch voller Essen. Ich bin fertig. Noch einen Tag Prinzessin sein. Und ich werde den Prinzen selbst töten. Bist du jetzt wirklich verrückt geworden? Der König dieses Königreichs ist doch viel mächtiger. Er wird uns beide bestrafen. Dann bringt die echte Singi zurück und lass uns fliehen. Ich kann nicht. Ich habe sie zum Schlafen verhext, bis der Tag zur Nacht wird. Was unmöglich ist. Asmund und Singi werden nie zurückkommen. Wenn dann der Prinz am Morgen kommt, werden wir ihn und den Palast verzaubern und fliehen. Nein, niemals! Wie seid ihr zurückgekommen? Weil der Mittag zur Nacht wurde. Wirklich? Wann? Du solltest dein Allgemeinwissen wirklich verbessern, nicht wahr? Wir sollten eine Botschaft an Mutter und Vater senden. Sie müssen so besorgt um uns sein. So wurde eine Botschaft an Esmond und Singis Mutter und Vater geschickt. Sie waren auch von dem Bann am Tag befreit worden, an dem der Mittag zur Nacht wurde. Sie alle besuchten das Land von Prinz Ring. Prinz Ring war hilflos in Singi verliebt und Esmond in die Schwester von Prinz Ring. Beide Hochzeiten wurden mit Pomp und Pracht gefeiert und sie alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Was die Hexe und den Zauberer betrifft, so waren sie in den gleichen Eichen eingesperrt, wo sie auch blieben, als der Mittag zur Nacht wurde. Das Ende.